Die Nacht war ungewöhnlich klar und die Sterne funkelten am Himmel. Und so erschien selbst der alte Friedhof, der oft eher unheimlich wirkte, fast romantisch. Doch dafür hatte der junge Friedhofswärter mit dem feuerroten Haar keinen Blick. Malones Gedanken beschäftigten sich mit etwas ganz anderem. Du riechst nach Toten, hat sie gesagt. Du siehst selbst fast aus wie eine Leiche, hat sie gesagt. Dummes Miststück. Das hätte ich ihr am liebsten gesagt. Soll sie doch zu diesem Brian gehen, zu diesem Holzkopf. Er hat mir aber einen ganz schönen Blumenstrauß gepflückt. Wenn sie Blumen will, kann sie einen Gärtner heiraten. Der alte Horowitz, ja, der wäre vielleicht eine Partie für sie. Ist da jemand? Hallo, Sie haben hier um diese Zeit nichts zu suchen. Geht es Ihnen nicht gut, Miss? Sie sehen gar nicht gesund aus. Oh Junge, das wird mir langsam etwas unheimlich hier. Ich glaube, ich werde jetzt... Wo ist sie hin? Mann, Malone, hör bloß auf, so spät noch zu saufen. Kein Wunder, dass du Gespenster siehst.